Bruder, ich schwester im Islam, ich grüße euch mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahrlich, Allah gebührt der Dank, ihm danken wir. Und ihm bitten wir um Hilfe und Vergebung. Und wir suchen Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala von unserem Übel und Missetaten. Wenn Allah recht leitet, der ist wahrlich recht geleitet. Und wenn Allah irre gehen lässt, für den wirst du keine Rechtleitung finden. Und ich bezeuge, dass es keine anbetungswürdige Gottheit gibt, außer Allah. Und dass Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sein Prophet und Gesandter ist. Der mir teurer ist als mein Vater, meine Mutter und meine Seele und mein Besitz, hat sich für die Überbringung der Botschaft abgemüht, bis ihn der Tod ereilte. Und Allahs Wohlgefallen auf die rechtgeleiteten Khalifaten und all diejenigen, die ihnen folgen, bis kommende Stunde. Mein Thema, inshallah, heute dreht sich um den besten Menschen, der jemals auf dieser Erde gelaufen ist. Und das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Aber bevor ich mein Thema anfange, gibt es eine kleine Bemerkung. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch sozusagen auf eine schöne Art und Weise erziehen und auch umsetzen lassen. Ich habe gerade einen Schock gekriegt. Ich bin gerade rausgegangen und ich sehe da 15 oder 13 Kinder zwischen vielleicht 12 und vielleicht 7 Jahren. Die sind am Spielen, während wir hier beten. Wie kommt es? Wie kommt es, dass wir beten und wir lassen die Kinder draußen sitzen? Gibt es nicht, guck mal, wie viele Erwachsene wir haben. Wenn jeder von euch ein Kind an der Hand mitgenommen hätte und in die Moschee geführt hätte, damit es betet, und danach wundern wir uns, warum die Kinder nicht mehr in die Moschee wollen, warum die Kinder nicht beten. Rasulullah sagt, wie bei Moslem, bringt es ihnen bei mit 7. Aber es heißt ja nicht, dass ich, ach, er hat jetzt die 7 Jahre erreicht, ich fange jetzt damit an. Und hat gesagt, ihr solltet, wenn die 10 Jahre alt sind, ihr solltet etwas strenger werden. Leute, es ist eine Aufgabe für jeden. Wallahi, ich habe jetzt, nachdem ich gebetet habe, ich wollte jetzt noch einmal beten. Ich habe gedacht, irgendwas ist schiefgelaufen. Das ist eure Aufgabe. Lasst kein Kind auf der Straße, wenn ihr betet. Und die Kinder denken, nee, ich bin zu spät gekommen, das geht. Was? Wie? Da? Bist du spät gekommen? Geh rein und bete. Achtet darauf bitte. Jazakallahu khair. Inshallah fangen wir mit dem Thema an. Ich möchte sagen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas will, achtet auf das, was ich jetzt sage. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas will, schafft er dafür die Bedingungen. Plötzlich steht ein Kafir, ein Nicht-Muslim auf und fängt an, über den Propheten Muhammad s.a.w. zu spotten. Er malt irgendwelche Bilder. Die Muslime sind sehr sauer. Aufgebracht. Was hat es uns gebracht? Das Erste, viele Muslime sind durch diese Situation religiöser geworden. Haben sich mehr mit ihrer Religion beschäftigt. Haben sich mehr mit ihrem Propheten sallallahu alaihi wasallam beschäftigt. Das Zweite, seitdem das in Dänemark passiert ist, haben sich allein in Ägypten 5 Sender sind gegründet, allein um die Sunna des Propheten Muhammad s.a.w. zu verteidigen und zu verbreiten. Sag Alhamdulillah. Subhanallah. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas will, schafft er dafür die Bedingungen. Aber wir sollten unseren Kopf nicht verlieren und wir sollten auch unseren Kopf nicht senken. Wir sind erstmal Muslime. Die beste Gabe, die ein Mensch haben kann. Das Zweite, Muhammad ist unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Viele Leute heute sagen, ich bin ein Muslim. Alhamdulillah. Wer ist dein Prophet? Muhammad. Was weißt du über ihn? Wir wollen heute in diesem Vortrag ein bisschen über Muhammad sprechen. Und es tut mir leid und ich bitte Allah um Vergebung, dass ich über Muhammad in dieser kurzen Zeit rede. Weil wenn man über Muhammad redet, dann kannst du Vorträge machen, jahrelang. Und du wirst kein Ende haben. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Erstmal seine Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah rief Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam niemals mit seinem Namen. Obwohl er viele Propheten mit ihren Namen gerufen hat. O du, Jesus, sagte er, Allah subhanahu wa ta'ala. Sagte du, Yahya, nimm das Buch mit Ernsthaftigkeit. Du, Nuh, geh runter mit Sicherheit. Ohne Angst, ohne Furcht. Du, Musa, du solltest wissen, ich bin Allah. Aber zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, o du Prophet, o du Gesandter. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna kafaynaka al-mustahzi'in. Wir genügen dir als Schutz vor den Spöttern. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala machte sein Gehorsam mit dem Gehorsam des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zusammen verknüpft. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, wer Muhammad gehorsam ist, er ist Allah gehorsam. Subhanallah. Das ist die Stellung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu ihm, wir haben dich für nichts anderes entsandt, außer als Barmherzigkeit für die Welten. Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, guck mal, damit die Kuffar eigentlich sich freuen heute, sagt Ibn Abbas, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist entsandt zu allen Menschen, zu allen Welten, zu den Jinn auch. Und was ist dazu? Derjenige, der an Muhammad sallallahu alaihi wasallam glaubt, ist sicher im Diesseits und am Ende im Jenseits. Der Käfer, der an ihn nicht glaubt, ist sicher in diesem Diesseits und am Ende der Tage ist er nicht sicher. Und er sagte, lies, wenn du willst. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِ. Allah würde sie nicht bestrafen, solange du unter ihnen bist. Das ist die Stellung von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und es ist eigentlich ein Muss, wenn man Muhammads Name sallallahu alaihi wa sallam hört, dass man das Segen ausspricht. Und Rasul sallallahu hat gesagt, geizig ist derjenige, der meinen Namen hört und sagt nicht sallallahu alaihi wa sallam. Geizig ist derjenige, der hört den Namen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und Rasul sallallahu alaihi wa sallam ist ein Vorbild. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Ihr habt in eurem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ein schönes Vorbild. Und die Traurigkeit ist heute, wenn du zu den Leuten sagst, Muhammad ist dein Vorbild, was hast du für Vorbilder? Er ist traurig. Ich war in Gießen vor ein paar Tagen, habe ich einen Vortrag gemacht, und ich habe eigentlich nicht gesagt, außer ich gesagt habe, Muhammad ist das beste Vorbild, was wir haben. Wer ist dein Vorbild, habe ich gesagt, Tupac, 50 Cent? Kam ein Mann zu mir und sagte zu mir, Bruder, du hast gute Worte gesprochen, aber warum hast du Tupac und 50 Cent, oder wie 50 oder 30 Cent waren das, hast du ihn beleidigt? Subhanallah, ich habe ihn nicht beleidigt. Ich habe Muhammad gesehen und ich habe diesen gesehen, der ist verschwunden. Kein Platz mehr. Warum? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Wahrhaftige, der zu Allah gerufen hat. Lass uns, bevor wir über Muhammad sprechen, kurz über seine Wesensart sprechen. Was war seine Wesensart? Al-Quran. Er lebte nach dem Koran. Er ist nicht mal ein Millimeter davon abgewichen. Aisha radiallahu anha wurde gefragt, erzähl uns über seine Charaktereigenschaften. Sie hat gesagt, in einem Hadith, habt ihr nicht gelesen die ersten 10 Ayat von Surat al-Mu'minun? Und sie hat gesagt, so waren seine Wesensart. In einem anderen Hadith hat sie gesagt, seine Wesensart war der Koran. Wie viele von uns heute lesen den Koran? Wie viele Leute wissen, wie Muhammad sallallahu alaihi wa sallam war? Und du siehst ihn und Muhammad hunderte von Kilometern weit weg, weil er das nicht umsetzt. Viele von uns heute haben Wissen, er liest den Koran, aber ist weit weg vom Koran. Nimm dir ein paar Charaktereigenschaften von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Erstmal sein Umgang mit den Sündern. Und wir reden über Sünder. Ich bin ein Sünder. Jeder von euch ist ein Sünder. Wallahi al-Azim, ich sitze nicht hier und zeige auf euch mit dem Finger und ich denke, ich bin besser als ihr. Auf gar keinen Fall. Das ist gefährlich. Rasul sallam kommt ein junger Mann in die Moschee. Achtet drauf. Es ist eine Lehre für uns alle, die immer so versteinert sind, wenn jemand sagt, ich habe eine Sünde, ich war in der Disco, ich habe eine Freundin. Ha? Wen willst du belügen? Allah? Kommt ein junger Mann in die Moschee, die Sahaba sitzen um den Propheten Muhammad sallam. Und guck mal, wie bescheiden er war, sallallahu alaihi wasallam. Er hat nicht ein, wie ich, astaghfirullah al-azim, so oben gesessen. Er hat zwischen seinen Freunden gesessen. Die Leute kamen, wer ist Muhammad? Sie wussten nicht, wer er, weil er so unter seinen Freunden gesessen hat. kommt ein junger Mann und sagt, Ja, Rasulallah, erlaubst du mir, Zina zu betreiben, Unzucht zu betreiben? Die Sahabe, was? Was will er? Unzucht betreiben? Udnu minni, komm näher. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Udnu minni, komm hier hin. Unser einer würde sagen, du bist in einer Moschee, schämst du dich nicht? Raus, schmeißt ihn raus. Komm hier hin, setz dich hin. Er erklärte ihm erstmal, magst du es für deine Mutter? Sagte, A'uzu billah. Ja'alina Allahu fidaka, ya Rasulallah. Sagte, magst du es für deine Tante? A'uzu billah. Für deine Mutter, für deine Schwester? Nein. Hört mir zu, sagte, genauso die Leute wollen es nicht für ihre Familien haben. Deshalb heute der Jugendliche, der eine Schwester verführt und mit ihr in die Disco geht und eine Fahisha macht. Und wir sind heute so weit, die Muslime, dass heute schon 13-Jährige und 14-Jährige schwanger werden. Jetzt ein Fall, eine 14-Jährige Muslime ist schwanger. So, deshalb der Muslim, wenn er umsetzen will, das, was du dir oder deine Familie nicht für deine Familie willst, tu das auch für die Schwester nicht. Ihr Vater und ihr Bruder und ihre Familie wollen das auch nicht, dass du sie verführst. So argumentierte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann hat er seine gesegnete Hand auf seinem Herz gelegt und sagte er, O Allah, reinige sein Herz. Allahu Akbar. Sie ist aufgestanden und gegangen. Und die Sahaba haben gesagt, es gab nichts, was er mehr gehasst hat, als die Unzucht. Sein Umgang mit den Unwissenden. Viele von uns heute, wenn er jemanden sieht, subhanallah, ich muss mich daran erinnern, ich bin mal in die Moschee gekommen, ich stand zwei Brüder, die haben gebetet. War schon das Gebet vorbei, Jama'a, ich bin rein in die Moschee gekommen, da standen die zwei. Ich hab, einer war Vorbeter natürlich und ich habe an der Schulter des anderen geklopft, dass er zurück hinbekommt. Das macht er so. Was willst du mit ihm? Streit anfangen? Ich bin hinten geblieben, ist okay. Aber guck mal, es gibt Leute, die haben kein Wissen. Aber Rasulullah bringt uns bei, wie wir mit ihnen umgehen sollen. Ein Wüstenaraber, und die Wüstenaraber waren dafür bekannt, die haben alles durcheinander gemacht. Kommt in die Moschee, betet zwei Rakat, hebt seine Hände und sagt, O Allah, erweise mir Gnade und Mohammed und schließe alle anderen davon aus. Rasulullah sagt, ja, Ach al-Arab, du Bruder, du hast, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, meine Barmherzigkeit umfasst alles und du hast dir auf zwei eingegrenzt. 5 Minuten später will er Pipi machen. Ne? Was macht er? Die beste Ecke, wo er pinkeln will, ist die Moschee. In die Ecke. Die Sahaba, kannst du dir vorstellen, die sind aufgestanden, wollten diesen, ha? Sagte Rasulullah sallam, lasst ihn. Eine Frage, wird gerade live übertragen ins Internet, ob da was dagegen spricht oder nicht. Sagte Rasulullah sallam, da'u, la tuzrimu, lasst ihn zu Ende. Subhanallah, guck dir dieses Verstand. Rasulullah sallam achtet darauf. Hätte man ihn Angst gemacht, ha? Er hätte vielleicht nicht zu Ende gepinkelt, hätte sich voll gemacht. Ja? Und dieser Mann wäre vielleicht geflohen von der Moschee. Dieser Mann wäre erstmal nie wieder in die Moschee gekommen. Das Zweite, kennst du Mohammed? Oh, ich war letztes in der Moschee, die hätten mich fast umgebracht. So waren die Araber froh. Aus seiner Kleinigkeit hat er eine Batikha gemacht. Ja? Ganz große Sache. Aber guck mal, Rasulullah sallam, lasst ihn erstmal. Was haben wir davon, wenn er ängstlich und lasst ihn. Holt einen Wassereimer, schüttelt darüber. Komm mal her, Bruder, du bist in einer Moschee. In dieser Moschee betet, das macht man. Der Sahabi, man sagt in der Erzählung, es war Al-Aqwa ibn Habis, der war so beeindruckt von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hast du gesehen, wie er mit den Unwissenden umgeht? Du heute, der junge Mann mit seinen 20, 18 Jahren, hast Wissen erworben. Zieh das nicht wie ein Schwert, damit du gegen alle kämpfst. Und die Ersten, die du bekämpfst, sind dein Vater und deine Mutter. Nein, nein, nein, nein. Weisheit muss die Sache haben. Und vielleicht bist du nicht derjenige, der die richtigen Worte hat, um sie zu bringen. Ha? Okay, ich habe Wissen. Ich gehe zu meinem Vater. Baba, das, was du machst, ist falsch. Mein Vater will... Ich habe nicht die richtigen Worte. Ich lasse das. Aber Adab bleibt. Nicht ein Krieg, mein Vater schmeißt mich raus von der Wohnung. Und wir haben das. Das ist eine Realität heute. Guck mal, wie er mit den Unwissenden umgegangen ist. Jetzt wollen wir ein Beispiel geben dafür, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Mit wem? Mit den Kindern. Rasul sallallahu alaihi wasallam betet. Al-Hassan und Hussein springen auf ihn. Er betet. Sie springen auf ihn. Und wieder in dieser Erzählung, Al-Aqra ibn Habis kommt rein, sieht Rasul sallallahu alaihi, er betet, die Kinder springen auf ihn. Er ist so verblüfft. Er sagt, ja Rasulallah, ich habe 10 Kinder. Keinen von denen umarme ich oder nehme ich so liebevoll in meinen Arm. Rasul sallallahu alaihi wa sallam, sein Gesicht wurde rot. Warum? Hat er gesagt, in einer Erzählung, was soll ich machen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala die Barmherzigkeit aus deinem Herz entzogen hat? In einer anderen Erzählung hat gesagt, wer keine Barmherzigkeit zeigt, kriegt auch keine, hat keine verdient. Jetzt wollen wir ein Beispiel geben, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Ehemann war. Als Ehemann. Das geben wir den Ehemännern heute. Aisha radiallahu anha war dafür bekannt, dass sie eifersüchtig war. Und sie war die Lieblingsfrau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und hier, bevor ich weitergehe, gebe ich euch eine Frage. Ja? Jeder soll darüber denken, die Frauen, wenn sie es wissen, soll es auf den Zettel bringen. Aisha radiallahu anha hatte kein Kind, oder? Hat die Kinder bekommen? Nein. Aber Rasul sallallahu alaihi wasallam hat ihr einen Spitznamen gegeben. Spitznamen. Welcher ist das? Am Ende des Vortrags, inshallah, sagt mir das. Das ist ein Tipp. Ja? Okay. Aisha radiallahu anha hatte sie jung geheiratet, hatte sie sehr geliebt und die Leute haben gesehen, wie sehr er sie geliebt hat. Er hat das nicht versteckt. Heute, wenn du zeigst, dass du deine Frau liebst, die schämen sich nicht. Ich habe es in England gesehen, in London, so ein Bart, kurze Klamotten, Mashallah, er läuft, seine Frau mit 2 Riesentüten von Aldi und er mit den Händen hinter dem Rücken spazierend. Rasul sallallahu alaihi wasallam hat sich Zeit genommen für seine Frauen, er hat ihnen zugehört, er hat die so liebevoll, sallallahu alaihi wasallam. Und Aisha radiallahu anha, eines Tages hat sie Gäste. Da kommen die Leute rein, sitzen, Aisha ist am Kochen, sie war nicht unbedingt eine schnelle, gute Köchin. Und sie sagte, Safiya war eine sehr, sehr gute Köchin. Ich kenne keine, die besser kochen als sie, ja? Kochen kann. Sie schenkt ein bisschen Tajin essen vorbei, macht die Tür auf, der Junge steht da mit dem Tabsila, Riesenteller. Aisha sieht das, fliegt aus, nimmt den Teller, brach auf den Boden. Stopp, Kamera aus, stopp. Was würdest du machen, wenn das bei dir zu Hause passiert? Sei ehrlich, sei ehrlich. Was würdest du machen, wenn das bei dir zu Hause passiert? Und weißt du, dass aus dieser Situation habe ich so viel gelernt für mein Leben? Deshalb ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam der beste Vorbild. Und ich gebe dir ein Beispiel, was mir heute passiert ist. Mein Sohn, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn segnen, wird jetzt nächste Woche 3 Jahre. Ich sitze da gerade, ziehe meine Schuhe an, holte eine Wasserflasche und was macht er? Schüttelt mir das auf den Schuh, in den Schuh rein, auf den Socken alles. Ich will gerade raus, es klappt. Vielleicht vor ein paar Jahren wäre ich dumm gewesen und wäre ich ausgeflippt. Vielleicht hätte ich ihm auch eine gescheuert. Subhanallah, ich habe nur darüber gelacht und ich habe gesagt, wie hätte Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehandelt in dieser Situation? Das Wasser weg und du lachst einfach. Rasul sallallahu alaihi wasallam steht auf, sammelt die Scherben, lächelt die Sahara, guck mal, achte da drauf. Er beschützt seine Frau, sagte zu den Männern, eure Mutter ist eifersüchtig geworden, damit keiner in die Versuchung gerät, zu sagen irgendwas Schlechtes über seine Frau. Siehst du, wie er seine Frau verteidigt? Auch wenn sie was Schlechtes getan hat. Eure Mutter ist eifersüchtig. Warum? Egal was sie tut, egal was sie macht, ist sie eure Mutter und letztendlich ist sie meine Frau. Hast du verstanden? Das ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wie er in diese Situationen, die bei uns, die Frau ist gekommen, ich habe das letztens erlebt, einer haben geheiratet. Ah, Liebe und Mashallah, Flugzeuge im Bauch und, ja, und Riesenhochzeit gefeiert. Der Sohn geht mit seiner Mutter einkaufen. Haben sich eine schöne Lampe gekauft für die Küche. Die Frau kommt. Du willst doch nicht etwa diese hässliche Lampe in die Küche einbauen. Die Küche, die passt in unserer Küche. Hat meine Mutter gekauft. Deine Mutter? Der hat doch gar keine Ahnung. Scheidung wollen sie haben, die beiden. Guck mal, worüber wir streiten. Ha? Rasul Salam hätte darüber gelacht. Jazallahu ummuki khaira. Er hätte gesagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala deine Mutter segnen für diesen Geschmack. Vielleicht hätte er gesagt, das gefällt mir nicht. Aber was ändert das? Das ist, was wir lernen müssen. Du suchst Vorbilder, du willst dein Leben verändern, du möchtest in die Religion weiterkommen, du möchtest die Religion genießen, du willst, dass es schmackhaft für dich ist und für deine Kinder, folge dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es gibt keinen Menschen, der Allah besser gedient hat. Allah mit Demut. Schuf, subhanallah, in der Nacht steht er auf. Aisha neben ihm. Er hat Sehnsucht. Zu wem? Zu seinem Herr. Allah. Er steht auf. Wo willst du hin? Dharini ata'abbadu li Rabbi. Lass mich mein Herr dienen. Er steht auf und betet. Seine Augen tränen. Sein Bart voll. Der Boden voll. Bilal kommt rein, um ihn zu Fajr zu holen, während viele Muslime am Schlafen sind. Sagte bi Abi anta wa ummi ya Rasulallah. Du, der mir teurer ist als mein Vater, meine Mutter und meine Seele. Weinst du und Allah hat dir alles vergeben, was war und was sein wird? Sagte er Bilal, achte darauf. Soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Soll ich nicht ein dankbarer Diener sein? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Das ist Muhammad. Das ist Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Ein Bruder stellte mir die Frage, sagte zu mir, du sagst, wir sollten Muhammad als Vorbild nehmen. Aber wie soll ich? Ich gesagt, indem du in Erfahrung bringst, wie er war und was er gemacht hat. Wie willst du ihn als Vorbild nehmen, wenn du nichts darüber weißt? Ich bin mir sicher, die hier Sitzenden, wenn ich euch frage, wie viele Frauen hatte er? Okay, welche war die erste? Okay, nenn mir die in Reihenfolge. Batir, haben wir nichts. Schaffen wir nicht. Aber wo spielt Ailton? Natürlich. Er hat heute wie viele Tore geschossen? Ha? Das ist unser Problem. Ich erzähle euch einen Witz. Das ist passiert mit einem Sheikh am Flughafen. Der war auf dem Weg nach Amerika. Natürlich mit seinen islamischen Klamotten geht er da. Sieht er einen jungen Mann. Die Haare so weg, ha, geschnitten, so riesen Kopfhörer, ha, Headphones, am Schütteln im Kopf, ha, Dance All Night. Ha. So geht die Sheikh, sagt, vielleicht kann ich ihm eine Ermahnung geben. Sagt, Assalamu alaikum, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie heißt du? Sagt, ich heiße Ahmed. Du heißt Ahmed? Subhanallah. Sagt, kann ich mit dir ein paar Worte wechseln? Sagt, natürlich. Sagt, Sheikh, ich will gerade was sagen, hat er mich unterbrochen. Sagte, hast du die Fußballmeisterschaft erlebt? Sagte, natürlich. Nicht. Hab keine Zeit dafür. Sagte, wie? Du hast die Weltmeisterschaft nicht erlebt? Sagte, du, Ahmed, wir haben keine Zeit für sowas. Sagte, kennst du nicht diesen teuren Spieler? Kenne ich nicht. Sagte, Sheikh, darf ich dir eine Frage stellen? Sagte er, kennst du Muhammad ibn Maslama, radiallahu anhu arda? Der Junge überlebt kurz und sagt, Muhammad ibn Maslama. Hä? In welchem Verein spielt er denn? Das ist unsere Situation heute. Das ist unsere Situation heute. Subhanallah. Eigentlich wollte ich euch auch kurz erklären, was es bedeutet. Ich bezeuge, dass Muhammad s.a.w. der Prophet ist. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Aber die Zeit ist knapp, dann inshallah steigen wir direkt rein in das Thema. So, wer ist Muhammad s.a.w.? Muhammad s.a.w. ist der Prophet des Islams. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn entsandt mit der Botschaft, um die Menschen aus der Finsternis ins Licht zu führen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn gesucht, also das heißt gewählt von allen Menschen für diese Aufgabe. Und hat ihn erzogen. Und er hat die Sahaba für ihn ausgesucht, damit sie ihn begleiten auf diesem Weg. Ridwanullahi alayhi. Wo ist er geboren? In Mekka. Am 12. von Rabi'ul Awal, im Jahr des Elefanten. Und dazu müssen wir kurz was sagen. Warum haben die Araber damals gesagt, Amul Fil, also die haben immer diese Ereignisse genommen? Weil damals die Zeitrechnung noch nicht richtig war. Deshalb war immer so, zum Beispiel, der und der haben geheiratet, ein Jahr nachdem Abraha die Mekka, zum Beispiel gab es eine große Flut. Dann haben sie gesagt, mein Sohn ist geboren im Jahr, wo die Flut war. Und so haben die Araber damals die Zeitrechnung gehabt. Bis was? Bis die Hijra gekommen ist, 13 Jahre. Nachdem Rasul Prophet wurde und zu Medina gegangen ist, dann wurde die islamische Zeit festgehalten. Wer hat die gemacht? Wer hat die festgehalten? Wer hat das gemacht, eingeführt? Umar ibn Khattab, radiallahu anhu arda. Sein Stamm, also Stammbaum, sallallahu alaihi wasallam, lautet so: Er ist der Sohn von Abdullah, der Sohn von Abdul Muttalib, der Sohn Hashim, der Sohn von Abdu Menaf des Qusay. Es geht bis zu dem Stamm von Adnan. So. Rasul sallam wird viermal im Koran erwähnt mit seinem Namen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Einmal in Surat Ali Imran, ihr könnt mir auch helfen, ha? Es ist einmal in Ali Imran, das zweite wo? Al-Ahzab, Surah 33, Surat Muhammad. Ja, und die vierte? Surat al-Fatih. Diese Surat al-Fatih, über die der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt, diese Sura ist mir lieber als die Dunya, was sie bietet. Al-Fatih, der Sieg. Und er wird noch einmal genannt, aber nicht mit Muhammad, mit dem Namen Ahmed. In welcher Sura? As-Saff. As-Saff. Sein Vater, er ist der jüngste Sohn von Abdul Muttalib und sein liebster Sohn auch zugleich. Er hat geheiratet eine Frau, sie heißt Amina bint Wahb. Und er hat ganz kurze Zeit mit ihr verbracht. Warum? Weil er, nachdem er sie geheiratet hat, zwei Monate später, ist er nach Scham gereist. Und es war so, dass die Leute von Mekka oft das so Handelsreisen unternommen haben. Auf dem Rückweg von Scham hatte er Halt gemacht in El Medina. Er hatte dort Verwandten von dem Stamm von Bani Adi ibn al-Najjar. Dort ist er krank geworden und dann gestorben und ist da geblieben. Amina, die Mutter des Propheten Muhammad s.a.w., war schwanger schon zwei Monate mit dem Propheten Muhammad s.a.w. Und es gibt, bevor der Prophet Muhammad s.a.w. geboren wurde, gab es vier Anzeichen für seine Ankunft und dass dieser Prophet was Großes leisten wird. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. So, das Erste. Bei der Schwangerschaft des Propheten Muhammad s.a.w., wo sie schwanger war, sagte Amina, aus mir ist ein Licht rausgekommen. Ein Licht, der was? Die Schlösser von Scham erleuchtet hat. Das war das Erste. Das Zweite, die Brustweitung des Propheten Muhammad s.a.w., war auch ein Zeichen, dass er Prophet wird. Warum? Rasul s.a.w. war bei den Arabern so, dass wenn ein Kind geboren worden ist, wurde er abgegeben, damit er gestillt wird. Und das war so bei den Arabern so, damit das Kind erwachsen wird, damit er lernt, Verantwortung zu tragen, damit er lernt, auch weg von seiner Familie sozusagen auch durchzuhalten. Eines Tages, Sa'diya sagt, mein Sohn und der Prophet Muhammad s.a.w. spielt dann draußen. Plötzlich kommt mein Sohn rennend, schweißgebadet. Zwei Männer in Weiß hätten den Propheten zugepackt, auf den Boden geworfen, seine Brust aufgemacht und irgendwas gesucht. Sie kamen raus und sahen, wie Muhammad s.a.w. blass war. Der war total blass. Sie fragten ihn, sagt, zwei Männer in Weiß hätten irgendwas gesucht. Irgendwas gesucht in seinem Körper. Und das war auch ein Zeichen dafür, dass er ein Prophet wird. Sie hat ihn aber zurück zu ihrer Mutter gebracht. Und sie hatten Angst, weil sie haben gesagt, vielleicht ein Djinn hätte ihn zugepackt. Ist irgendwas Schlimmes passiert mit ihm. Und seine Mutter hat ihn gerne angenommen und sie wusste, dass das nicht mit Djinn zu tun hat, dass es irgendwas Gutes mit ihm passieren wird. Sallallahu alaihi wasallam. Das dritte Anzeichen ist, dass eine Stimme zu ihr gesagt hat, und dies ist mehrmals passiert, sagte zu ihr: Du hast den Herrn dieses Volkes empfangen. So solltest du ihn Muhammad nennen. Und was heißt Muhammad übersetzt? Der Gepriesene, der Gelobte. Deshalb achte auf seine Charaktereigenschaften, subhanallah, damit du es weißt. Viele von uns heute, wenn er beschimpft wird, wenn jemand ihn einengt, wenn irgendwas flippte, direkt ausmachte. Rasulullah sallam wurde beschimpft. Er hat das mit seinen eigenen Ohren gehört. Da sagte, anstatt Muhammad haben sie gesagt, Muzammam. Muzammam, so der viel, den man viel über ihn spottet, sozusagen, kann man sagen. Und er lacht sich kaputt, so sagte er, sagte, guck dir die Armen, guck dir die Armen. Sie beschimpfen Muzammam und ich bin Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Guck mal, mit wie viel Weisheit er an die Sache rangeht. Unser einer heute, wenn jemand ihm sagt, wir erleben das ja viel. Die Brüder, die Bart heute haben und so, ha? Der geht einkaufen, irgendjemand guckt ihm böse an und sagt, guck mal, Bin Laden. Was hast du gesagt? Das gebührt einem Muslim nicht. Subhanallah. Rasulullah hört das mit seinem eigenen Ohr und lacht darüber. Warum? Bist du stolz, das zu sein? Bist du es? Oder bist du es nicht? Dann trag das mit Izzah. Mit Izzah. Ein Mann wollte prüfen, ob die Muslime stolz sind, Muslime zu sein. Kommt in die Moschee rein, mit einem Schwert in seiner Hand, steht da am Eingang und ruft da zu den Muslimen: Wer ist unter euch ein Moslem? Bleib ruhig, sag nichts. Ein junger Mann steht auf und sagt: Ich. Sagt, komm mit mir raus. Hatte ihn draußen so eine Kuh, ha? Ein Geschenk. Sagt er, das ist ein Geschenk für dich. Er hat sie geschlachtet. Yalla, Bismillah, das ist ein Geschenk für dich. Kommt wieder in die Moschee rein, Schwert voller Blut. Wer ist unter euch ein Moslem? So. Plötzlich sitzen hier zwei Leute. Sagt der eine so, guckt er ihn an. Sagt er, ich bin kein Moslem. Aber hier der Imam. Das ist, subhanallah, stolz zu sein, ein Moslem zu sein. Es ist weiter gegangen. Rasulullah sallam, seine Mutter ist gestorben, da war er 6 Jahre alt. Sallallahu alaihi wasallam. Und dann wurde er bei seinem Großvater, wie heißt der Großvater? Abdul Muttalib, mashallah. 2 Jahre später ist Abdul Muttalib gestorben. Dann wurde er abgegeben, bei wem? Bei Abu Talib, ja. Jetzt Abu Talib hat ihn wirklich geliebt. Subhanallah. Wie kann Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehen, mit ihm zusammen sein und ihn nicht lieben? Das geht gar nicht. Subhanallah. Und was passiert? Mit 12 Jahren fleht Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talib, dass er ihn bitte mitnehmen sollte auf die Reise. Auf dem Weg nimmt er ihn zu Scham. Und ihr kennt diese Geschichte mit dem Priester. Der sieht eine Wolke, begleitet diese Karawane. Und dort lebte ein Priester. Er hat die gesehen immer. Weder hatte er sie angesprochen, noch hatte er sie eingeladen zum Essen, irgendwas, nichts. Subhanallah. Plötzlich hatte Essen für sie vorbereitet, sagt, kommt, kommt, kommt hier. Und alle bitte, alle, keiner soll ein Sklave, ein kleines Kind, keiner soll draußen bleiben. Alle sind eingeladen bei mir. Sie kommen alle rein, aber er sieht, dass die Wolke weiter bleibt. Sagte, ich habe euch gesagt, ihr sollt alle hier reinholen. Sagte, wir sind alle hier drin. Sagte, das kann nicht sein. Ach so, da ist ein kleiner Junge, der ist 12 Jahre alt, der ist draußen. Ich habe gesagt, kommt ihn, holt ihn hier rein. Der holt ihn rein und sieht die Anzeichen, dass er ein Prophet sein wird. Sallallahu alaihi wasallam. Erstmal, weil er da an diesem Baum gesessen hat. Das zweite, diese Wolke. Und dann hat er gefragt, wer ist sein Vater? Sagte natürlich Abu Talib, ich bin sein Vater. Sagt er, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Sein Vater durfte nicht mehr leben. Sagte, du hast recht, sein Vater ist gestorben. Und so war das, dass er sie am Ende gewarnt hat und gesagt, erzählt das den Juden nicht. Denn wenn sie wissen, dass er gekommen ist, werden sie ihn töten. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Was war der Beruf des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kaufmann, nein, nein, nein, nein. Ein Beruf, den alle Propheten gemacht haben. Hirte war der. Warum? Warum? Warum? Warum? Warum? was ist das für ein Beruf? Warum sollen die Propheten alle diesen gleichen Beruf haben? Warum? Was steckt denn dahinter für eine Weisheit? Komm! Wenn der die Herde anführt, dann lernt er auch die Menschen zu kontrollieren. Aha. Und er lernt auch, sich um alle zu kümmern. Das ist es. Das ist sozusagen ein Training. Ein Anfangstraining, inshallah. Und dieser Hadith ist überliefert von Abi Huraira. Er fragte den Propheten Muhammad nach seinem Beruf, sagte, ich war Hirte und dieser Beruf hatten alle Propheten. Und dieser Hadith ist bei Bukhari. So, Rasulullah wird 25 Jahre alt und subhanallah war schon bekannt unter den Qurayshiyin As-Sadiq al-Amin. Allahu Akbar. Wenn ich diese Sache höre, heute, wie heißt du in deiner Gegend, wo du wohnst? Wie heißt du unter deinen Verwandten? Wie heißt du in der Schule? Bist du der Wahrhaftige? Der Glaubwürdige? Oder der Amokläufer? Oder der Schlägertyp? Ja, wer? Wie heißt du? Hast du dir einen Namen gemacht, damit du Yawm al-Qiyamah kommst und sagst, oh Allah, ich wurde so und so genannt? Rasul, bevor er Prophet wurde, hieß er As-Sadiq al-Amin, der Wahrhaftige. Er hat die Wahrheit gesprochen und er war vertrauenswürdig, weil das gebührt sich nicht. Von Al-Akhlaq, dass jemand dir was anvertraut, dass jemand dir was leiht und du handelst untreu. Gibt es das nicht, hast nichts davon. Heute gibt es Muslime, der kommt, der leiht sich Geld. Assalamu alaikum. Was mit deiner 300 Euro, Bruder? Und er kauft sich ein neues Auto und er heiratet ganz groß und er macht und tut und die Alufelgen, aber er hat die 300 Euro nicht zu bezahlen. Rasul Sallam hatte bessere Eigenschaften. Die sollten wir nachahmen. As-Sadiq al-Amin, sallallahu alaihi wasallam. Und dann diese Eigenschaft sah eine Frau namens Khadija bint Khuwaylid, radiyallahu anha wa ardaha, die beste Frau. Und er hat für sie gearbeitet. Und sie sah auf einmal, wie viel Segen in ihre Arbeit kommt. Er geht, macht eine Handelsreise, kommt zurück, so viel Segen. Das Geld stimmt. Alles stimmt. Nicht wie die anderen, die vorher gearbeitet haben. Da fehlte was und da fehlte was. Ha? Sah ihn und hat ihn geheiratet. Mit 25 Jahren. Heute, die Muslime, sie war vorher verheiratet. Der Vater sagt zu ihr, Sohn, eine verheiratete Frau kommt bei mir nicht ins Haus. Warum? Fehlt ihr ein Bein? Fehlt ihr ein Auge? Ittaqullah! Wallahi al-Azim! Wir mussten den Muslimen heute sagen, fürchtet Allah! Diese Schwester, die, wallahi, ich kenne Probleme am Telefon. Verheiratet. Der Bruder kommt, mashallah, er praktiziert. Es gibt eine Frau, die ist auch praktizierend. Die war mal verheiratet. Auf gar keinen Fall. Nur über meine Leiche. Ich bin Marokkaner, sie ist Türkin. Türkin kommt nicht ins Haus! Die Türkin kommt, subhanallah, letzte Woche habe ich einen Satz gehört, der ist mir unter die Haut gegangen. Ich habe echt Schmerzen in den Armen bekommen. Eine Türkin will einen Marokkaner heiraten. Ihr Vater hat gesagt, willst du jemanden heiraten, der der Religion der Araber folgt? Wo kommt der Rasul sallallahu alaihi wa sallam? Aus Kasachstan? Ich frage euch. Hat nicht Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, wir offenbarten den Koran in arabischer Sprache? Rasul ist 25 Jahre alt, heiratet eine Frau, die ist 40 Jahre alt. Heute, er ist 70 und will eine 20-Jährige. Wallahi ist es mir passiert, ein Bruder ist gekommen, 76 Jahre alt, sucht eine Frau. Wir haben gesagt, es gibt eine Schwester, die ist 50 Jahre alt, war mal verheiratet. So, sie hat gesagt, willst du mir eine Oma? Wallahi hat er mir das gesagt. Habe gesagt, Bruder, such selber. Subhanallah. Ja, was willst du machen? So, Rasulullah heiratete Khadija, radiyallahu anha wa ardaha. Und wir springen ein bisschen, weil die Zeit ein bisschen so. Khadija, radiyallahu anha, Rasulullah hat keine andere Frau geheiratet, als er mit ihr zusammen war. Das ist das Erste. Das Zweite, alle seine Kinder sind von ihr. Alle. Außer ein. Wer ist das? Ibrahim, von wem war der? Maria al? Die Koptin. Genau. So, lass uns schnell die Namen von den Söhnen des Propheten Muhammad nennen. Drei waren das. Al-Qasim, Abdullah wa Ibrahim alayhim as-salam. Vier Frauen war das. Ich will die Reihenfolge. Wer ist die Älteste? Die dritte, vierte. Ja, die erste Frau, die erste Tochter, die Töchter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zainab, dann die zweite. Ruqayya, jazakallahu khairan, die dritte. Umm Kulthum und die vierte. Fatima, radiallahu anhun. Okay, Rasul sallallahu alaihi wasallam war mit 11 Frauen verheiratet. Wa mata an tis'a, wie Ibn al-Qayyim berichtet hat. Er war mit 11 Frauen verheiratet. Als er starb, war er mit 9 verheiratet. Lass uns jetzt ganz schnell, weil du sagst doch, du liebst Mohammed, oder? Dann solltest du eigentlich auch wissen, mit wem er verheiratet war. Weißt du warum? Weil die Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sind deine Mütter, unsere Mütter. Gibt es jemanden, der seine Mutter nicht kennt? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Okay, fangen wir an. Die erste Frau ist einfach. Die zweite? Nicht auf dem Bildschirm gucken. Voll. Schon mal gar. So, die erste. Khadija radiallahu anha. Die zweite. Sauda bintu Zam'a. Die dritte. Die dritte. Aisha radiallahu anha. Die vierte. Hafsa bintu Umar radiallahu anhu. Die fünfte. Zainab bintu. Bintu. Nein. Zainab bintu Khuzaima. Wie hieß sie denn? Die hatte einen besonderen Namen. Ummul Masakin. Ummul Masakin hieß sie. So, die sechste. Ummu Salama. Die siebte. Wer hat gesagt vorhin? Zainab bintu Jahsh. So, weiter. Die achte. Juwayra bintu al-Harith ibn Dira. Wer noch weiter? Maria. Nein, Maria zählt nicht als seine Frau. Hajar? Hajar war die Frau des Propheten Ibrahim a.s. So, weiter. Juwayra und danach kam die Tochter von Abi Sufyan. Wie hieß sie denn? Ummu Habiba, wie hieß sie denn? Ramla. Ramla bintu Abi Sufyan, Ummu Habiba hieß sie. So, weiter. Es sind noch, da war eine Judin, die er geheiratet hat. Wer war das denn? Safiya bintu? Huyay. Und die letzte? Maimuna bintu al-Haris. Normalerweise mussten wir eigentlich unser Kopf senken und sagen, Allahumma inni astaghfiruk wa atubu ilaik. Okay. Ist es keine Schande, nicht zu wissen? Ist es eine Schande, dass man nichts dagegen tut? Ha? Wie der eine gesagt hat, Wissen ist Macht, nichts Wissen macht nichts. Ne? Also noch einmal, von Anfang an. Khadija, die zweite, schnell. Khadija, Sauda, Aisha, Hafsa, Zainab bint Khuzaima, Ummu Salama, Zainab bint Jahsh, Juwayriya bint al-Harith, Ummu Habiba Ramla bint Abi Sufyan, die zehnte, die Judin Safiya bint Huyay und die letzte Maimuna. So, wer will ein Bonbon haben? Sollen wir alle Namen jetzt ganz schnell sagen? Ja, seht. Ich helfe ein bisschen. Ja, aber guck mal, viele von euch vielleicht würden das lästig finden. Aber Rasul sallam, um den Leuten was beizubringen, hat das manchmal 3 bis 4 Mal wiederholt. So, komm, schäm dich nicht, trau dich. Ich weiß, die Schwertern sagen, ich will. Aber ihr seid oben, ihr dürft nicht herunter. Also, mal sehen. Wer traut sich? Yalla. Ibrahim? Er kann die ganze Tüte haben. Okay. So, wir reden jetzt darüber, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam berufen worden ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Er kennt, dass er sich immer zurückgezogen hat. Wo? In Ghari? Hira. Plötzlich kommt ein Engel. Und das ist was Neues für den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir reden gleich auch über die Art und Weise, wie Jibril zu ihm gesprochen hat. Es gibt 4 Formen, sagt Ibn al-Qayyim. Gleich reden wir darüber. Kommt ein Engel, packt den Prophet Muhammad richtig heftig an und sagt zu ihm, lies. Wie soll er lesen? Er hat weder das Schreiben noch das Lesen gelernt. Er kann das nicht, sallallahu alaihi wasallam. Also hat er gesagt, ma ana biqari, ich kann nicht lesen. Bis zwei, dreimal passiert ist, bis er gesagt, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat. Okay, das ist das Erste, was an Koran offenbart worden ist, oder? Okay, wir sind alle. Was ist das Zweite, was offenbart worden ist? Yalla, seht. Was ist die zweite Sure, die offenbart worden ist? Da war auch ein Befehl. Aha, oh du Zugedeckter, steh auf und warne. Das war die zweite. Die Gelehrten haben gesagt, zwei verschiedene Aussagen, die auch ihre Richtigkeit haben. Zwischen der ersten, und zwischen Ya ayyuhal Muddathir gab es entweder 40 Tage oder 3 Monate. Ein Unterschied. So, wir reden jetzt über die Form und die Art und Weise, wie zu Rasul sallam, il-Wahi. Und es gibt einen Unterschied zwischen il-Wahi, das, was Rasul sallam bekommen hat, und zwischen Zuflüsterung. Weil zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala sprach ja zu der Mutter von Musa, oder? Aber sie hat kein Wahi bekommen, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen hat. Dass die Gelehrten sprachen darüber, haben gesagt, das ist irgendwas, was Allah subhanahu wa ta'ala in den Menschen gibt, dass er das weiß. Ha? Aber Rasul sallallahu alaihi wasallam war was anderes. Aisha radiallahu anha berichtet darüber, dass das Erste, was ein Wahi, eine Offenbarung, gekommen ist zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, war im Traum. Er hat geträumt. Und die hat gesagt, radiallahu anha, das, was er geträumt hat, hat sich bewahrheitet, so wie die Sonne zu sehen ist. So klar war das. Das, was er geträumt hat, ist passiert. Sallallahu alaihi wasallam. Das Zweite war, dass er den Engel gesehen hat. Und ihr kennt diese berühmte Aussage, dass Rasul sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, ich sah Jibril auf einem Stuhl sitzen, seine Flügel machten zu, was zwischen Himmel und Erde ist. Nur den Engel siehst du. Subhanallah. Und er hatte wie viele Flügel gehabt? 600. 600, subhanallah. Yani wenn, achte darauf, Bruder, wenn das ein Engel, ein Geschöpf von Allah subhanahu wa ta'ala ist, wie ist Allah? Aber das wird dich krank machen, deshalb mach dir keine Gedanken darüber. Versuch nicht, dir vorzustellen, wie Allah ist, da wirst du krank. Deshalb sag subhanallah. Subhanallah. Das Dritte, das Dritte erstmal, dass er ihn gesehen hat. Das Zweite in seinem Herz. Also sozusagen, er hat dieses Wissen bekommen. Und das Vierte, und das war die schwerste Form, wie er Al-Wahi bekommen hat, das kam wie Salsalat al-Jars. Das war so wie das Klingeln, Klingeln von einem, wie heißt das mal, Glocke. Und teilweise hat man erzählt, wenn das gekommen ist, zum Beispiel wenn er auf seinem Kamel war, sein Kamel konnte ihn nicht mehr tragen. Sein Kamel konnte ihn nicht mehr tragen. Subhanallah. Und da steht die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Schwere Worte werden auf dich herabgesandt. So, wir reden über die Dawa. Wie hat die Dawa angefangen? Erstmal 3 Jahre im Geheim. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Warne erstmal deine nächsten Verwandten. Und danach, wie lange hat die gedauert? Bis zu seinem Tod. Bis zu seinem Tod. Also 2 Phasen von der Da'wah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die erste Phase war was? Wie war die? Geheim. Wie lange hat sie gedauert? 3 Jahre. Und danach? Bis zu seinem Tod. Richtig. Der Bruder kann. Mashallah. So, und dann, wer sind die Ersten, die den Islam angenommen haben? Die Erste überhaupt? Khadija radiallahu anha. Aber guck mal, subhanallah, da steckt der Zauber. Du heute als Muslim, was willst du heiraten? Die Blonde, die lange Haare, ha? Oder willst du eine rechtschaffende Frau haben, die dir hilft? Die dir hilft auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du sagst, Allah hat gesagt, sein Prophet hat gesagt, sie senkt ihren Kopf und sagt, Raditu, ich akzeptiere. Rasul sallam wählte eine gute Frau. Er kommt, ist am Zittern. Und subhanallah nimmt sie ihm die Angst weg. Und sie sagt zu ihm, du bist doch derjenige, der so viele gute Wesensarten hat. Und sie nimmt ihm die Angst weg. Vielleicht heute unser einer hat nicht die richtige Frau geheiratet. Ihm passiert irgendwas, kommt nach Hause am Zittern. Bist du eine Memme? Habe ich einen Mann geheiratet oder was? Wir hören diese Worte. Wir hören. Nein, suche die rechtschaffende Frau. Wie Khadija radiallahu anha. Und sie kann nicht wie Khadija sein, aber sie kann von ihren Eigenschaften was nehmen. Radiallahu anha wa ardaha. Und dann wird wer Muslim? Abu Bakr Siddiq radiallahu anha. Woher hat er diesen Namen bekommen, Siddiq? Und wie heißt er eigentlich richtig? Weil wir kennen ihn nur als Abu Bakr. Ha? Wie heißt er? Abdullah ibn Uthman. Und warum hat man ihn genannt As-Siddiq? Ha? Aha. Nachdem die Nachtreise passiert ist, kam Rasul sallallahu und wollte darüber berichten. Haben sie gedacht, der spinnt doch, der Zauberer, der lügt. Ja? Sagte Abu Bakr radiallahu an, wenn er das erzählt hat, dann hat er die Wahrheit gesagt und ich glaube ihm. Und von dem Moment an hat man ihn genannt As-Siddiq. Guck mal, wie viele Leute Muslime geworden ist. Guck mal, er nimmt den Islam an und macht direkt Dauer. Grüßen des Islams. Hört mal zu. Uthman ibn Affan, der dritte Khalifa. Allahu Akbar. Dhun Nurayn, der Träger der zwei Lichter. Warum hat man ihn so genannt? Wegen der Heirat, die zwei Töchter von Rasul Hassan. Wie waren die? Wer waren die? Ruqayya und Umkathu. Okay. Az-Zubayr ibn Awam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas und Talha ibn Ubaidillah. Diese Leute, Rasul sallam hat ihnen zur Lebenszeit gesagt, ihr werdet ins Paradies kommen. Kommt Yawm al-Qiyamah, in seinem Buch steht, die Ärzte, die ins Paradies kommen, Sahaba, sind Muslime geworden durch ihn. Ich sage heute, und das ist auch eine Aussage an alle Muslime, heute wir bauen Moscheen, heute wir machen so vieles. Ha? Hast du eine Resonanz? Was habe ich geschafft in den letzten 7, 8 Jahren? Wie viele Muslime sind Nicht-Muslime haben den Islam angenommen? Wie viele Jugendliche habe ich aus der Straße geholt? Wie viel Arbeit hat diese Arbeit, die ich mache, Früchte getragen? Das sollten wir bemerken. Die Früchte unserer Arbeit. So, und dann, nachdem Rasul sallam angefangen hatte, Dawa zu machen, offenkundig, gab es Leute, die dagegen waren. Und sie haben alle ihre Kräfte mobilisiert, um dagegen zu stehen. Und damals war das so, dass man immer Bündnisse hatte. Das heißt, man hat immer mit den anderen Dörfern, mit den anderen Stämmen, hat man Bündnisse geschlossen. Und es gab Leute, die hatten zum Beispiel seinen Onkel, seinen Stamm, konnte ihn verteidigen. Aber es gab Sahaba, sie hatten niemanden, der sie verteidigen kann. Sie waren freiwillig. Die Qurayshiyin hatten Macht. Dann haben sie einige von denen richtig misshandelt und gequält. La ilaha illallah. Und guck mal, unser einer, du wirst nicht mal eingeengt. Das Einzige, was du ergattert, dass jemand dich vielleicht schief anguckt. Und du kannst deine Religion nicht festhalten. La ilaha illallah. Guck mal, Rasul sallam, achte auf diese Situation. Ammar ibn Yasir, seine Mutter, sein Vater und er werden misshandelt, geschlagen. Rasul sallallahu alaihi wasallam, bil mu'minina ra'ufu rahim, barmherzig zu den Gläubigen, milde. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zu ihm, wärst du grob und hartherzig, würden sie dich verlassen. Ha? Vor dir weglaufen. Er sieht das mit seinen eigenen Augen und er kann nichts für sie tun. Sagte Sabran al-Yasir, habt Geduld, wir werden uns im Paradies treffen. Guck mal, was sie durchgemacht haben. Und unser einer hat die Möglichkeit, hier zu leben, hier die Religion zu praktizieren. Es gibt hier eine Moschee. Und er ist nicht stolz darauf, zu sagen, ich bin ein Moslem. Allah subhanahu wa ta'ala sagt diesbezüglich, gibt es jemanden, der besser ist als derjenige, der zu Allah ruft und sagt, ich bin einer der Muslime? Subhanallah! Gibt es jemanden, der besser ist als derjenige, der zu Allah ruft und sagt, ich bin einer der Muslime? Und dann wurde es so schlimm, Rasul Sallam hat seinen Freunden erlaubt, Al-Hijra zu machen. Kennt die erste Hijra, wohin ging sie? Zu? Al-Habasha. Al-Habasha. Heute, was ist das? Äthiopien. Ja. Rasul Sallam sagte zu ihnen, dort gibt es einen König. Und das ist ein Beispiel, subhanallah. Guck mal, Rasul Sallam ist ein Moslem. Ruft zu Allah, subhanahu wa ta'ala. Er schickt die wohin? Zu Christen? Christen. Aber ein gerechter König. Als die Situation sehr schwer wurde für die ersten Muslime, hatte Rasul Sallam ihnen erlaubt, nach Al-Habasha auszuwandern. Diese haben nicht länger als 2 Monate dort verbracht. Warum? Weil man hat verbreitet, dass die Quraishien in Mekka den Islam angenommen haben. Alle haben gesagt, wow, super, sind die zurückgegangen und die Misshandlung wurde noch schlimmer. So hat der Prophet Muhammad s.a.w. ihnen noch einmal erlaubt, noch einmal die Hijra zu machen. Wohin? Noch einmal zu Habasha. Und sind dort geblieben. So. Und danach kommen 2 Löwen, nehmen den Islam an. Der erste Löwe des Islams, Umar ibn Khattab, radiallahu anhu. Dieser Mann, radiallahu anhu, glaub es mir, seitdem er Moslem geworden ist, konnten viele Muslime ruhig schlafen. Als er Moslem geworden ist, guck mal, durch einen einzigen Mann. Und er war das. Er will emigrieren. Jeder hat gedacht, in der Nacht, pack die Sachen, schleich dich weg. Er geht, Gruppen sitzen da, er geht dahin. Ich werde heute auswandern. Wenn du willst, dass deine Mutter um dich sagt, folg mir hinter diesem Berg. Er geht dahin. Und, subhanallah, was ja'ashatul qalb. Was hat er für Mut gehabt? Und er geht raus und kein einziger hat sich getraut, ihm hinterher zu laufen. Radiallahu anhu arda. Al-Faruq. Umar ibn Khattab. Und dann, wer noch? Hamza. Subhanallah. Aber guck mal, wie Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallam auch unterstützt in dieser schweren Lage. Dass Leute die, wie Umar und Hamza, der war, was war der? Was war der? Sein Onkel war der. 2 Onkel von Rasul sallallahu alaihi wasallam haben den Islam angenommen. Wer war das? Hamza und wer? Al-Abbas. Radiallahu anhum wa ardahum. Das war auch eine gute Sache für die Muslime zu dieser Zeit. Und dann kommt das 10. Jahr und das wird das Jahr der Trauer genannt. Warum? Weil 2 Menschen gestorben sind, die dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr nahe standen. Die erste war seine Frau. Wer war das? Khadija, radiallahu anhu, ardahu. Tani, Abu Talib ist gestorben. Und Abu Talib war derjenige, der dem Propheten Muhammad sallam in vielen Situationen auch geholfen hat. Immer wenn sie was hatten, sind die zu Abu Talib gegangen. Dein Neffe. Aber die konnten nichts machen, weil er da war. Aber stell dir mal vor, der Einzige, der ihn verteidigt hat, ist jetzt gestorben. Dann wurde die Situation für Muhammad sallam noch schwieriger. Und dann, inshallah, wir müssen ein paar Sprünge machen, weil es nicht mehr viel Zeit. Rasul sallallahu alaihi wasallam, als er gesehen hat, dass bei Quraysh keine Lösung und keine Hoffnung gibt, hatte er Folgendes gemacht. Hatte er Zayd ibn Haritha genommen und ist wohin? Zu Ta'if gegangen. In Ta'if 1 Monat lang, subhanallah, ruft er zu Allah subhanahu wa ta'ala, haben sie ihre schlimmsten Leute gesammelt und die haben den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Steinen beworfen, beschimpft und alles Mögliche. Aber achte darauf. Achte auf diese Situation. Muhammad sallallahu alaihi wasallam steht da am Bluten. Und der Bruder hat schon vorhin erwähnt. Er blutet. Erniedrigt. Verletzt. Keine Rache. Sucht in seinem Herz. Er will sich nicht rächen. Er will zurück nach Mekka, um nochmal neu zu starten. Sagt Zayd ibn Haritha zu ihm, ja Rasulallah, wenn du zurück nach Quraysh gehst, werden die dich auslachen. Sagte er, guck mal das Vertrauen. Sagte er, ja Zayd, inna Allah ja'ilun mimma tara faraja wa makhraja. Allah subhanahu wa ta'ala wird von dem, was du jetzt gesehen hast, noch einen Ausweg und einen Sieg machen. Das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und ihr kennt das, wo Jibril gekommen ist und sagte, Allah hat gesehen, was das Volk gemacht hat. Willst du? Keine Rache, keine Sucht. Das, was wir haben. Wir wollen uns immer für jede Kleinigkeit rächen. Subhan al-Malik. Und dann, Allah subhanahu wa ta'ala, lädt seinen Propheten Muhammad s.a.w. zu sich in der Nachtreise. Es gibt verschiedene Aussagen. Eine Aussage sagt, dass es ein Jahr vor der Auswanderung war. Eine andere Aussage, dass es 3 Jahre vor der Auswanderung war. Bei Tabaqat ibn Sa'ad und so. Aber wir nehmen diese 2 Aussagen, weil ich will mich jetzt nicht festlegen. Ahlul Hadith sind besser, das zu erklären. Es gibt 2 Aussagen. Einmal, dass es 1 Monat vor der Auswanderung war. Einmal, dass es 3 Monate vor der Auswanderung war. Rasul sallam geht zu Allah subhanahu wa ta'ala und erlebt mit Jibril auf seiner Reise viele Sachen. Das braucht ein extra Dars. Und wird in dieser Reise auch was? Das Gebet zur Pflicht. Und sage Alhamdulillah, unser einer schafft das nicht mal 5-mal am Tag zu beten. 50 Gebete hätten es werden können. Allah. Aber guck mal. Und Musa a.s. sagt zu Muhammad a.s. Ich habe schon diese Erfahrung gemacht mit meinem Volk. Bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dies zu erleichtern. Und dann sind das 5. Betest du 5, hast du die Belohnung von 50 Gebete. Trotzdem. Bei Allah geht nichts verloren. Und dann passiert es. Rasul a.s. will auswandern. Er sucht sich den besten Freund. Wer ist das? Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Und ein paar Leute sind schon unterwegs nach Medina. Aber wer hat diese Vorarbeit geleistet? Yalla. Wer hat diese Arbeit vorgeleistet? Al-Aqaba al-Ula, Al-Aqaba al-Thaniya. Wer ist derjenige, der schon vorher in Medina gegangen und hat schon Dauer gemacht, Vorarbeit geleistet? Wer? Mus'ab ibn Umair radiallahu anhu. Siehst du die Aufgabe? Siehst du die Jugend heute, wie viel Verantwortung sie tragen können? Er schickt Mus'ab ibn Umair zu Medina, der Vorarbeit leistet. Und dann wisst ihr, dass die verfolgt werden, er und Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, und er ist in der Höhle, wie heißt das? Thawr, ja, da. Und sagt Abu Bakr, sie brauchen doch nur auf den Boden zu gucken, dann werden sie uns einholen. Sagte er, was denkst du über 2? Allah ist der Dritte. Ha? Ist mit ihnen. Hab keine Angst. Und so passiert das. Er kommt in Medina und die Sahaba empfangen ihren Propheten Muhammad s.a.w. auf der schönsten Art und Weise, die man sich vorstellen kann. Und dann wird die Moschee gebaut, damit die Menschen zusammengeführt werden. Und Rasul s.a.w. als erstes wohnt er wo? In dem Haus von Ayyub al-Ansari, Sa'd ibn Rabi'a radiallahu anhu. 2 Etagen hatte er und er hat bei ihm gewohnt. Und dann kamen die Schlachten und alles, aber dann kommt der Moment, an dem der Prophet Muhammad s.a.w. sich von dieser Welt verabschieden muss. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu erzählt, Rasul s.a.w. stieg auf den Minbar, auf den Podest und sagte, Allah subhanahu wa ta'ala stellte einen Diener vor der Wahl. Das ewige Leben auf dieser Erde oder zu Allah zu gehen. Er wählte das. Plötzlich fängt Abu Bakr as-Siddiq an, bitter zu weinen. Alle Leute wundern sich. Warum weint Abu Bakr? Sagt Abu Sa'id al-Khudri, der diesen Hadith überliefert hat, hat er gesagt, وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمُنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Er kannte den Propheten Muhammad s.a.w. am besten. Und dann kommt der Moment an, da wird er vergiftet. Nachdem er vergiftet worden ist, 13 Tage hat er an dieser Krankheit gelitten, Kopfschmerzen. Und er hatte einen Behälter von Wasser neben sich. Und er steckt ein Tuch ins Wasser und tut das auf sein Gesicht. Und er sagt, La ilaha illallah. Es gibt keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah. Die Benommenheit des Todes ist wahrlich unerträglich. Subhan al-Malik. Keiner von uns wird so von dieser Dunya weggehen. Jeder wird den Tod spüren. Kullu hayyin sayamut. Laysa fi dunya thubut. Harakatun sawfa tafna. Summa yatluha khufut. Wa kalamun laysa yahlu ba'dahu illa sukut. Jede Seele wird den Tod spüren. Es gibt keine Ewigkeit auf dieser Erde. Deine Bewegungen werden zum Stillstand kommen. Dein Gerede wird auch ein Ende haben. Sag mir, du derjenige, der sich auf dem Weg zu Allah befindet, was hat dich so überheblich gemacht in Bezug auf Allah? Hat dich die Dunya so verführt? Beschäftigt? إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت. Diese Dunya ist nur ein Vorhang, was irgendwann fallen wird. Das Einzige, was du aus dieser Dunya nehmen kannst, ist die Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, die Taqwa. Und er stirbt, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Und ich beende das, weil die Zeit ist weg. Ich, wallahi al-azim, allein sich zu vorzustellen, sagt Anas radiallahu an, als der Rasul sallallahu alayhi wa sallam in den Medina gekommen ist, da hat sich alles in Licht verwandelt. Stell dir mal vor, er war ihr Vater, ihre Mutter, ihr Freund, ihr Berater, alles war er für sie. Und plötzlich stirbt er, sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam starb, hat sich alles ins Finsternis verwandelt. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Deshalb, dieser Vortrag und viele, inshallah, die noch dazu kommen, sollten eigentlich dafür dienen, dass wir zurück zu unseren Wurzeln gehen, dass wir unseren Propheten kennenlernen. Aufs Neue. Und es ist nicht schlimm, wenn der eine oder der andere keine Ahnung darüber hat. Es ist keine Schande zu sagen, ich weiß es jetzt nicht. Aber es ist eine Schande, wenn wir nach 3 Monaten, 4 Monaten, du vielleicht ein Jahr uns hier treffen und ich frage dich was und du weißt das nicht. Es sollte eigentlich ein Antrieb für dich sein. Und ich sehe diese kleinen Kinder, die ganzen kleinen, MashaAllah, die Väter heute, wenn du mit deinem Sohn sitzt, nimm dir doch vor, einmal in der Woche, dreimal in der Woche, 10 Minuten, eine Viertelstunde über Muhammad s.a.w. zu erzählen, über Allah zu erzählen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir versammelt werden am Brunnen mit Muhammad s.a.w. und dass uns seine Fürsprache zuteil wird und dass wir diejenigen sind, die seine Sunna verteidigen, seine Sunna umsetzen und seine Sunna weitergeben. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Es tut mir leid, dass ich so lange gemacht habe. Wenn ich die Wahrheit gesagt habe, dann ist das von Allah. Sollte ich Fehler gemacht haben, dann ist das von mir und Shaitan. Und Allah ist davon frei.